Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen von Kapitän Lohmeyer und seiner Mannschaft an Bord unseres CityJet auf dem Flug nach Frankfurt. Bitte stellen Sie das Rauchen ein und schließen Sie Ihren Sitzgurt. Unsere Flugzeit beträgt voraussichtlich etwas über eine Stunde. Danke. Unter vier Augen. Ein Hörspiel von Günter Kunert mit Corinna Kirchhoff und Detlef Jakobsen. Die ganze Welt ist Bühne und Frauen und Männer bloße Spieler. Also der Start verlief normal, nicht wahr? Ja, völlig normal. Und zu dieser Zeit ist Ihnen nichts aufgefallen? Gar nichts? Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht das Geringste. Und erst als die Maschine die Reisehöhe erreicht hatte? Ja, die junge Frau war mir unter den Passagieren überhaupt nicht aufgefallen. Ja. Vorher. Ja. Sie kam durch den Mittelgang auf mich zu und ich nahm an, sie wollte die Toilette aufsuchen. Und stattdessen blieb sie direkt vor mir stehen und zeigte mir etwas, das sie bislang unter einem Tuch verborgen gehalten haben musste. Also ich wusste zuerst gar nicht, was sie wollte. Aber Sie haben dann gleich erkannt, dass es eine Handgranate gewesen ist. Naja, wir sind ja bei der Notfallschulung über das Aussehen von Waffen aller Art unterrichtet worden. Richtig, ja. Sie wollte mit dem Piloten sprechen und ich musste sie dann ins Cockpit führen. Achtung Tower. Ihr Flug 936, Kapitän Lohmeyer. Ich fürchte, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie, Tower. Unsere Maschine ist in Gewalt von den Führern geraten. Ende. Hier, Tower. Es handelt sich um eine Toastendung. Geben Sie mir das Mikrofon. Ihr kleiner Schwanz dauert viel zu lang. Hallo, ihr da unten? Ich ist bin jetzt der Kapitän. Stimme hier. Ich erwarte, dass ihr keine Schwierigkeiten macht. Ja, das ist Ihre Stimme. Ein schönes Feuerwerk hier oben. Sagen Sie mal, was für einen Eindruck hatten Sie von ihr? Ich meine, Sie als Stewardess besitzen doch sicher eine ganz gute Menschenkenntnis. Tja. Ja, sie war ziemlich aufgeregt. Sie wurde dann aber ruhiger. Ich dachte, die sieht ja gar nicht orientalisch aus. Vielleicht ist es eine deutsche Terroristin. Doch sie hatte keine Ähnlichkeit mit den Fahndungsfotos. Ja, im Grunde machte sie einen eher freundlichen Eindruck. Das ist mädchenhaft. Wie nahmen Sie Ihre Forderung auf? Ich? Ja. Ja, naja, ich war überrascht. Ja. Also vermutlich hatte niemand von uns angenommen, eine Frau könnte ein Flugzeug entführen, um damit ihren Liebsten zu befreien. Im ersten Augenblick hielten wir sie wohl für verrückt, für schizophren. Nachdem der Tower die Kursänderung bestätigt hatte, erzählte sie uns ihr Schicksal und ja, dass ihr Liebster, sie nannte ihn immer mein Verlobter, in seiner Heimat mehrfach versucht habe, das Land illegal zu verlassen, weil es legal für ihn unmöglich wäre und dass er darum Verfolgungen ausgesetzt sei. Ja. Und sie selber habe sich an die internationale Presse gewandt, auch an die UNO, aber immer ohne Erfolg. Sie habe dann keinen anderen Weg gesehen als diese Flugzeugentführung. Und dass sie entschlossen sei, die Maschine zu sprengen, falls man ihr nicht den Verlobten ausliefere. Sie wollten lieber beide ins Gefängnis mit der Hoffnung auf eine spätere Vereinigung, als weiterhin unter der Trennung leiden. Klingt ein bisschen pathetisch, nicht wahr? Aber das waren Ihre Worte. Genau so habe ich sie zu Protokoll gegeben. Es liegt ja vor Ihnen. Ja. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie mich das alles noch einmal erzählen lassen. Denken Sie denn, ich wüsste mehr, als ich ausgesagt habe? Nein, ich erarbeite den Abschlussbericht. Und zu diesem Zweck werden noch einmal alle Fakten und Aussagen verglichen. Es soll doch alles eine Ordnung haben. Und der Fall ist so außergewöhnlich, dass die Untersuchungskommission ihren Bericht hieb- und stichfest an die Öffentlichkeit bringen muss. Wir wollen keine Zweifel am Ablauf der Tragödie aufkommen lassen. Sie wissen doch selber, wie schnell Behörden verdächtigt werden, leichtfertig gewesen zu sein. Aber dieser Fall ist doch nun wirklich vollkommen klar. Nicht so ganz klar. Und darum habe ich Sie auch hergebeten. Ich möchte Sie mit verschiedenen Hypothesen der Untersuchungskommission bekannt machen. Weil sie uns möglicherweise helfen können. Denn sie bewegten sich ja als einziger Mensch während des Ablaufs der Ereignisse frei in der Maschine. Hören Sie, ich weiß nicht mehr als die anderen Fluggäste auch. Also die Annahme besteht darin, die Entführerin sei mit Helfershelfern im Bunde gewesen. Ja, doch nicht etwa in der Maschine selbst. Es widerspricht aller bisherigen Erfahrung, dass ein Flugzeug von nur einer Person gekapert wird. Es sei denn, es handelt sich wirklich um einen Verrückten, was wir hier ausschließen können. Also meist halten sich ein oder zwei weitere Entführer unerkannt in der Maschine auf, um erst bei einem drohenden Misslingen aktiv zu werden. Ich habe keine Mittäter, wie Sie das nennen, Mittäter bemerkt. Noch ein Umstand ist gänzlich ungeklärt. Wie kam die Handgranate an Bord der Maschine? Was meinen Sie? Wie würden Sie eine Handgranate durch die Kontrolle bringen? Entschuldigen Sie, aber das Problem hat sich mir nie gestellt. Ja, zum Beispiel im Gehäuse einer größeren Kamera im Handgepäck. Auf dem Sichtschirm erscheint nur der Umriss der Kamera. Und in der Kabine entnimmt man dann ganz einfach die Waffe dem Apparat. Glauben Sie denn wirklich, dass das so leicht ist? Leider können wir ja die Entführerin nicht befragen. Also worum es mir also geht, ist... Kam Ihnen unter den Fluggästen einer verdächtig vor? Ich meine, auffälliges Verhalten oder auffälliges Nicht-Interessiert-Sein. Auffällige Selbstsicherheit des Eingeweihten oder gar Beteiligten? Nein, eigentlich nicht. Moment, also... Was heißt eigentlich? Nach der Mitteilung an die Fluggäste, unsere Maschine sei entführt, da herrscht eine Totenstille. Alle hatten vermutlich große Angst. Sie selber haben doch die Fluggäste informiert. Ja, klar. Und Sie haben noch hinzugefügt, der Entführer sei eine Frau. Warum? Hä? Ja, ich weiß nicht. Wieso? Jedenfalls hat das die Leute ein bisschen beruhigt. Weil man gemeinhin einer Frau nicht die letzte mörderische Konsequenz zutraut? Ich weiß es nicht. Denken Sie denn ebenso? Sind Frauen bessere Menschen als Männer? Ja, Sie schweigen. Und weshalb haben Sie noch hinzugefügt, es handle sich um eine Liebesaffäre? Na ja, Gott, ich wollte eine Panik verhindern. Das ist Ihnen ja auch gelungen. Ohne Absprache mit dem Kapitän gaben Sie das angebliche Tatmotiv und das Flugziel preis. Anfänglich waren die Leute skeptisch. Sie meinten wohl, diese Erklärung sei ein Trick der Besatzung, um über die wirkliche Gefahr hinwegzutäuschen. Aber dann haben sie sogar applaudiert. Sie haben vermutlich insgeheim diese tapfere Frau bewundert. Tapfere Frau, naja, bewundert. Also ich habe mich wohl eben etwas unklar ausgedrückt. Ich wollte sagen, in den Augen der Fluggäste erschien die Entführerin als tapfere Frau, die ihren Geliebten freizukämpfen beabsichtigte. Ja, aber dann kam der Journalist. Ja. Ja. Als ich meine Durchsage gemacht hatte, da stand er plötzlich hinter mir. Das ist der Zweite, dachte ich. Das ist der Komplize. Ja, Sie waren also doch nicht so ganz von den edlen Absichten der Frau überzeugt. Also, ich war... Und Sie wussten, dass oft noch einer im Hintergrund bereitsteht. Ich war so erschrocken, weil er mich plötzlich ganz heftig am Arm packte. Und ich sagte, was wollen Sie von mir? Und er? Er rückte gleich mit seinem Vorschlag heraus. Völlig unvermittelt. Er verlangte sofort, die Entführerin zu sprechen. Er zeigte mir seinen Presseausweis und sagte, er sei beim Abendkurier. Er meinte dann, mit Unterstützung der Presse könne man ja Druck ausüben, um so den Geliebten freizubekommen. Also ich wies ihn ab und erklärte ihm, dass er nicht ins Cockpit dürfe. Das sei keinem der Passagiere gestattet und ich bat ihn, an seinen Platz zurückzugehen. Und dann bot er Ihnen die besagten 1.000 Mark an. Oh Gott, jetzt faselte er noch etwas von Sensation und toller Story. Er formulierte auch gleich die Zeitungsüberschriften und sprach von Romeo und Julia im 20. Jahrhundert, vom Film des Lebens. Ich lehnte ab. Er hielt immer noch meinen Arm umklammert und drehte mich nun zur Kabine herum und schrie. Also, ich weiß nicht mehr genau. Wirklich, das macht ja auch nichts. Wiederholen Sie sich doch die Passagiere an. Sie sind doch beinahe begeistert, dass sie entführt worden sind. Ja. Die genießen das Ungeheuer, eine richtige Liebesgeschichte mitzuerleben und sie nicht nur im Kino zu sehen. Die wissen doch alle, dass die Sache gut ausgeht und dass ihnen selber nichts passieren wird. Ich habe ihn dann gefragt, woher er diese Gewissheit nehme. Da lacht er bloß und meinte, solche amorösen Affären haben stets das Wohlwollen der Welt und darum enden sie gewöhnlich vor dem Standesamt. Ja, und dann zog er sein Scheckbuch heraus. Ja, seien Sie froh, dass Sie keinen Scheck genommen haben. Er wäre ungedeckt gewesen. Also jedenfalls haben Sie ihn dann abschütteln können. Sie wurden energisch, wie ich vermute. Jawohl. Ja. Und dann? Ja, er war ganz niedergeschlagen und ging zu seinem Platz zurück. Er tat mir einen Augenblick lang richtig leid. Ja. In seiner Sicht hatte er so etwas wie einen Berufsunfall erlitten, weil ihm eine fesselnde Geschichte entgangen war. Ich habe ihm dann Whisky serviert, zum Trost. Und falls er doch der Komplize gewesen ist? Oh nein. Nein, nein, für ihn war das nur eine einmalige journalistische Chance, die er verpasste. Eine einmalige Chance, die er sehr gut selber herbeigeführt haben mochte. Wieso? Seine Überprüfung hat immerhin ergeben, dass er beim Abendkurier längst gekündigt war und sein Presseausweis verfallen. Und auf dem Konto hatte er bloß noch Miese. Alkoholiker. Eine weltweit zu vermarktende Sensation und die Exklusivrechte daran hätten ihm vielleicht einen neuen Start ermöglicht. Ja, aber wenn er eingeweiht oder sogar beteiligt war, dann hätte er doch seinen Bericht auch ohne Interview mit der Entführerin schreiben können, oder? Naja, damit hätte er sich selber verraten. Sobald er Einzelheiten veröffentlicht haben würde, die nur ihm bekannt sein konnten, wäre er doch dran gewesen. Nach einem Gespräch mit der Entführerin hätte er freie Bahn gehabt. Und als ihm das versagt wurde, war er selbstverständlich verzweifelt. Wissen Sie, so kann nur jemand reden, der nicht dabei war. Wissen Sie, um zu wissen, was ein Ei ist, muss man es ja nicht selber gelegt haben. Ja, Sie wissen auch nicht, was Angst ist, wenn Sie noch keine gespürt haben. Man kann einen Menschen nur verstehen, wenn man ihn vor sich hat. Sein Mienenspiel, seine Gesten, seine Körperhaltung. Ja, und welche Miene ließ die alte Dame spielen, dass sie ihr zugestanden, was sie dem Journalisten verweigerten? Ich meine, was hat sie um Gottes Willen nur veranlasst, diese Frau ins Cockpit zu führen? Die Folgen dieser unerhörten Leichtfertigkeit sind ihnen mittlerweile doch wohl bewusst geworden. Ja, aber es war ja nicht vorauszuahnen. Es war ja nicht vorauszuahnen, was sich daraus entwickeln würde. Ich wollte helfen, weiter nichts. Mein Gott, ich hatte wirklich die allerbesten Absichten, glauben Sie mir. Die subjektiv besten Absichten haben oft genug das größte Unheil hervorgebracht. Sie gingen also zu der alten Dame, nachdem diese das Rufzeichen betätigt hatte. Was hätte ich sonst tun sollen? Das war doch meine Pflicht. Und die alte Dame rückte gleich mit ihrem Vorschlag heraus und sie stimmten sofort zu. Nein, ach, nicht sofort. Ich zögerte, als die alte Dame darum bat, mit der Entführerin sprechen zu dürfen, natürlich. Aber dann meinte sie, sie mit ihrer langen Lebenserfahrung könne vielleicht durch eine Unterhaltung mit der Entführerin auf diese beruhigend einwirken. Und schließlich habe ich vorher den Kapitän gefragt, ob er einer solchen Begegnung zustimmen würde. Ja, ja, das taten sie. Aber der Kapitän sagt aus, er hätte nur zugestimmt, weil sie ihm zugeredet haben. Sie hätten von einer Entspannung der Lage im Cockpit gesprochen. Ja, sogar von einer begütigenden Einflussnahme auf die Entführerin. Ja. Der Kapitän ist ein Opfer ihrer falschen Vorstellungen geworden. Oh ja. Er hat ihren katastrophalen Fehler mit einem Satz entschuldigt. Frauen sind eben gefühlsduselig. Ja, ich bin mir über meine Mitschuld an der Tragödie im Klaren, mein Gott. Aber hätten die beteiligten Frauen nicht genauso gut Männer sein können? Hätte nicht dann Stuart das Angebot eines freundlichen alten Herrn dem Kapitän ebenso übermittelt? Und die bisherigen Flugzeugentführungen sind doch ausschließlich von Männern vorgenommen worden. Wenn auch natürlich aus anderen Gründen. Eben, eben. Und auf diese Gründe kommen wir später. Tatsache war doch, dass zu diesem Zeitpunkt, als Sie die alte Dame ins Cockpit geleiteten, der Krisenstab unseres Außenministeriums sich bereits mit der Regierung unseres Nachbarlandes über die Freilassung des sogenannten Verlobten verständigt hatte. Ich meine, das wussten Sie doch, ja, nicht wahr? Ja, das war mir bekannt. Nicht, aber wozu dann noch diese obskure Aussprache? Die Aktion lief ja bereits auf die als positiv einzuschätzende Schlussphase hinaus. Ich weiß es nicht. In solchen Situationen verläuft doch nicht alles wie nach einem vorausberechenbaren Modell. Man ist doch selber nervös und unsicher. Erwartet jeden Augenblick eine neue schlimme Wendung. Ja, für die haben Sie ja prompt gesorgt, statt die alte Dame über den Inhalt des beabsichtigten Gesprächs zu befragen. Ich war selber entsetzt, als sie vor der Entführerin mit ihren Ratschlägen herausrückte. Auch dem Kapitän hatte sie Sprache verschlagen. Ja. Also hier steht: Die Alte sagte zu der Entführerin: Meine Kleine, du bist doch ein armes Mädelchen und dein Liebster ganz sicherlich auch. Aber man wird euch beiden nichts tun, denn die ganze Welt liebt euch. Es gibt so wenig Romantik heutzutage. Du solltest an euer beider Zukunft denken. Warum forderst du nicht zusätzlich zu deinem Liebsten $1,000,000? Kapitän Lohmeier wies diese alte Dame sofort aus dem Cockpit. Doch es war schon zu spät. Ja, es war zu spät. Der Kapitän musste den Landeanflug unterbrechen und in eine Warteschleife übergehen. Weil sie tatsächlich diese zusätzliche Forderung erhob. Raffiniert. Wieso? Na, es war klar, dass die Regierung nicht mehr zurück konnte, nachdem sie die Freilassung des Freundes verfügt hatte. Sie hatte ihren Part bei der Romanze übernommen und musste ihn wohl oder übel zu Ende spielen. Warum verdächtigen Sie nicht auch gleich noch die alte Dame? Tue ich ja, meine Beste. Ja, genau das tue ich. Als Anstifterin bei einem Millionenkuh. Stellen wir uns vor, die Alte hätte irgendwann von den Königskindern, die nicht zusammenkommen konnten, erfahren und der Entführerin den Tipp zu der Piraterie gegeben. Mit dem Hintergedanken, im entscheidenden Moment, nämlich bei Gelingen des Verbrechens, aufzutauchen und mit einer unablehnbaren Geldforderung durch die Entführerin sich selber zu bereichern. Unter Ihrem Blick werden wohl alle Menschen zu potenziellen Verbrechern. Wenn Sie das nicht alle wären, müsste es geborene Verbrecher geben. Das bezweifle ich immerhin. Die Möglichkeit steckt in jedem. Auch in alten Damen? Die Überprüfung hat keine Verbindung zwischen der Entführerin und der alten Dame ergeben. Na, sehen Sie. Was soll ich sehen? Ich sehe nur zwei alternative Schlussfolgerungen. Entweder war die Überprüfung nicht ausreichend oder die alte Dame war zugerissen. Wieso beziehen Sie eigentlich nicht die Unschuld in Ihre Überlegungen mit ein? Die Unschuld ist ein Faktum, mit dem man bei derartigen Untersuchungen kaum zu tun hat. Sobald man wie ein Archäologe ein Verbrechen untersucht, entdeckt man, dass keiner der Beteiligten sich ganz einwandfrei verhalten hat. Ich brauche unwiderleglich entlastende Beweise. Aber nur ein wirklich Schuldiger sorgt bei Zeiten für solche Beweise. Denn nur er kalkuliert die folgende Untersuchung mit in seine Tat ein. Ein Unschuldiger käme doch nie auf die Idee, irgendwann seine Unschuld beweisen zu müssen. Gerade seine Ahnungslosigkeit und Sorglosigkeit ist ein Beweis seiner Unschuld. Ein exzellentes Plädoyer, wirklich äußerst gelungen. Ja, man merkt, dass Sie sich mit dem Problem intensiv beschäftigt haben. Kein Wunder nach diesem schrecklichen Erlebnis. Das geht ihm doch nicht mehr aus dem Kopf. Gott, natürlich fragt man sich auch selber nach der Richtigkeit des eigenen Verhaltens. Selbstverständlich. Ja, darum haben Sie sich dann auch zum Bodenpersonal versetzen lassen. Ja, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr fliegen, wie früher lächelt durch die Kabine gehen, nett zu den Fluggästen sein, als ob nichts geschehen wäre. Ich kann das nicht mehr. Bitte. Also bitte beruhigen Sie sich jetzt, ja? Wir sind ja gleich mit der Befragung fertig. Ja, yes. Okay. Ich hätte nur noch gerne einen Punkt geklärt. Entschuldigung, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Mm. Bei der Warteschleife. Ja, richtig, genau. Also hier steht, die Maschine kreiste circa 25 Minuten über dem Flugplatz. Dann erhielten wir Landegenehmigung. Man konnte sehen, wie unten das Rollfeld geräumt wurde, während wir kreisten. Und dann kam die Nachricht, alles sei bewilligt und wir könnten landen. Das hörte auch die Entführerin mit. Sie strahlte über das ganze Gesicht und blinzelte mir zu. Sie schien erleichtert. Ja, sie schien fast gelöst. Also der Kapitän beauftragte sie mit einer weiteren Durchsage. Nur als sie das Cockpit verließen, haben sie der Entführerin den Arm gestreichelt. Wer? Wer hat das gesagt? Der Navigator. Nicht gestreichelt, überhaupt nicht. Gut, es mag sein, dass ich sie beim Hinausgehen flüchtig und zufällig berührt habe. Der Navigator hielt es für eine Geste heimlicher Zustimmung. Naja, der Navigator. Ja. Aber ich kann mir nicht denken, dass sie noch dazu als Mitbetroffene Gewaltanwendung rechtfertigen können. Oder würden Sie Gewalt für ein Mittel zur Lösung persönlicher Probleme halten? So wie Sie die Frage stellen, kann sie nur mit Nein beantwortet werden. Doch ist es vorstellbar, dass ein Mensch in eine Lage gerät, wo er sich einfach nicht mehr anders zu helfen weiß? Also für solche Fälle hat uns die Evolution mit der Vernunft ausgestattet. Die Vernunft teilt mir dankenswerterweise mit, was zu tun sich lohnt und was nicht. Wenn alle Menschen ihre Leidenschaften zum einzigen Kriterium ihrer Handlungen machten, dann hätten wir die Anarchie, dann hätten wir das Chaos. Ja, entschuldigen Sie, aber das ist doch kein Argument, auf einen Zustand zu schließen, der aus einem gleichartigen Verhalten aller resultierte. Wenn alle Menschen keine individuellen Leidenschaften hätten, wäre die Menschheit längst ausgestorben. Es kommt doch auf die Motive des Einzelnen an, finde ich. Also, Sie müssen mir doch aber jetzt zugestehen, dass ich nur nach unserem kleinen Gedankenaustausch geneigt sein sollte, der Beobachtung des Navigators zuzustimmen, der ihre Geste als ein Solidaritätssignal einschätzte. Der Navigator, der hat mich früher einmal zum Essen eingeladen und ich hatte abgelehnt. Aha. Und die Durchsage? Nur, dass wir in wenigen Minuten landen und einen weiteren Passagier an Bord nehmen würden und dass es keinen Grund zur Beunruhigung gäbe. Es stimmt, dass Sie darum bemüht waren, beruhigend auf die Fahrgäste einzuwirken. Alle haben aufgeatmet. Und der Journalist? Der war völlig betrunken. Ich hatte ihm eine ganze Flasche Whisky bringen sollen, aber weil wir nur diese Mini-Fläschchen an Bord haben, verlangt er 10 Stück davon. Als ich ihn zusammengesunken und schlafend auf seinen Besitzer, dachte ich, oh Gott, armer Kerl, jetzt besonders noch das Wichtigste, das Happy End. Und die alte Dame? Ja. Die saß nur so da. Was heißt das? Ich meine, was heißt das, nur so da? Ja, schwer zu beschreiben. Irgendwie in sich gekehrt. Wie verträumt. Dabei ganz, ganz abwesend. Vielleicht erinnerte sie sich ihrer eigenen Jugend, als sie selber ein junges Mädchen gewesen war. Vielleicht hatte sie eine unvergessliche Enttäuschung erlitten. Ja, oder sie gab bereits in Gedanken ihren Anteil an der Million aus. Können Sie so etwas sagen? Sie haben doch gar keine Ahnung von ihr, von ihrer würdigen Erscheinung. Ein gütiger Mensch und völlig harmlos. Also jedenfalls war ihr erpresserischer Vorschlag sehr wenig harmlos. Und Sie selber haben ja die Folgen mit eigenen Augen ansehen müssen. Ohne die Geldforderung wäre es nicht zu dieser Untat gekommen. Ja, wissen Sie, es ist sehr leicht, für gestern klug zu sein. Bleiben wir bei den Tatsachen. Also die Maschine landete. Wo waren Sie? Ja, ich war angeschnallt auf meinem Sitz. Hm. Dann ging ich zum Hinterausgang. Und durch ein Kabinenfenster sah ich, wie eine schwarze Limousine direkt auf uns zufuhr, quer über die Landebahnen und die Grasnarben dazwischen. Oh, die haben es aber eilig, dachte ich. Der Wagen hielt wahrscheinlich direkt unter dem Rumpf, weil ich ihn weder aus der linken noch aus der rechten Luke erblickte. Die Passagiere verrenkten sich ebenfalls die Hälse, um etwas zu sehen, hielten sich aber an die Anweisung des Kapitäns, aus Sicherheitsgründen die Plätze nicht zu verlassen. Dann wurde die hintere Gangway ausgefahren. Ja, er stand dort und wartete, bis sie den Boden berührte. Und dann tauchte plötzlich unten ein junger Mann auf und stieg langsam die Stufen hoch. Ja, weiter. Ja, also vor mir stand er. Ich war etwas enttäuscht. Was hatten Sie denn erwartet? Humphrey Bogart? Er sah irgendwie so gewöhnlich und so durchschnittlich aus. Ich musste unwillkürlich denken, und für den der ganze Aufwand? Und dann? Und dann... Ach. Bitte weinen Sie jetzt nicht. Lässt sich doch nichts mehr ändern. Alles so unerwartet. Ja, ist schon gut. Ich verstehe das vollkommen. Also, bitte hören Sie auf. Also, Sie standen im Heck der Maschine, als der junge Mann erschien. Was hat er mit Ihnen gesprochen? Wenn ich schon warnen soll, dass er gar kein Köfferchen bei sich trug. Sie zwar in seinem Köfferchen, den man jetzt aus Kriminalfilmen kennt, worin immer diese gebündelten Banknoten liegen. Wo ist denn die Million, habe ich gedacht. Was hat er gesprochen? Wo ist sie, hat er gefragt. Sie haben ihn zum Cockpit verwiesen, nicht wahr? Ja, da habe ich ja noch nichts ahnen können. Ist es Ihnen nicht merkwürdig vorgekommen, dass er verlangte, die Gangway sollte ausgefahren bleiben? Ich meine, das hätte Ihnen doch klar machen müssen, dass er wieder aussteigen wollte. Nein, ich hielt das für eine Vorsichtsmaßnahme. Er wollte sich wohl einen Fluchtweg offenhalten, falls die Lage für ihn gefährlich würde. Bitte? Einen Fluchtweg? Einen Fluchtweg zurück in den Verkehr? Verdammt, was meinen Sie denn, was man in solchem Moment denkt? Er marschierte also durch den Mittelgang Richtung Cockpit. Ja, und ganz ohne Eile. Alle Gesichter folgten seiner Gestalt. Da die Vorhänge zur ersten Klasse aufgezogen waren, konnte ich die Längsachse des Rumpfes bis zum Cockpit überblicken und niemand sprach. Es herrschte eine völlige Stille. Komm, bitte. Bitte, komm. Bitte beruhigen Sie sich. Es ist die Erinnerung. Bitte. Also, die Cockpit-Tür ging auf und dann... Die Tür ging auf und die junge Frau kam heraus. Dann fiel ein Schuss. Ein gewaltiges, krachendes Geräusch in der engen Maschine. Es zerriss einem fast das Trommelfell. Dann kam der junge Mann den Mittelgang zurück, ein Revolver in der Hand, unendlich langsam, wie in Zeitlupe. Zumindest kam es mir so vor. Er schritt an mir vorbei, ohne mich anzublicken. Wortlos. Gleichgültig. Dann stieg er die Stufen hinunter. Seine Bewegungen waren unendlich langsam. Und dann war er plötzlich verschwunden. Was heißt das? War weg? Man hörte die Limousine anfahren. Auf einmal wurde die Gangway eingezogen. Ich konnte überhaupt nicht fassen, was vorgefallen war. Ich war wie betäubt. Ich kam erst wieder zu mir, als ich die Stimme des Kapitäns hörte, der sich über die Bordsprechanlage erkundigte, ob nicht zufällig ein Arzt anwesend sei. Es war aber keiner in der Maschine. Das hat mich so gewundert. Es ist doch sonst immer einer dabei. Ja. Als sich niemand meldete, dachte ich, meine Erwartung stammt wohl von diesen unzähligen Filmen, die man so sieht, wo in Notfällen stets ein Arzt aus der Menge tritt. Und es war kein Arzt mehr nötig. Wieso? Wussten Sie das sofort? Instinktiv? Oder hatten Sie sachliche Anhaltspunkte? Ich habe sie nur so da liegen sehen. Ich konnte aber keine Einzelheiten ausmachen. Wann hatten Sie dann endgültige Gewissheit? Bitte sparen Sie mir diese Schilderung, bitte. Sie muss sofort tot gewesen sein, auf der Stelle. Nein, bitte. Das war so grauenvoll. Der Kapitän hat an die Leute appelliert, sich ruhig zu verhalten und den sofortigen Start angekündigt. Mhm. Wo waren Sie? Ich war immer noch im Heck. Dort hinten ist ein weiterer Sitz für das fliegende Personal. Dort habe ich mich angeschnallt, als die Maschine anrollte. Und dann? Entschuldigen Sie, es fällt mir sehr schwer. Ja, in Ordnung. In Ordnung, ich verzichte auf die detaillierte Schilderung. Sie kam zu mir. Wer? Die alte Dame? Die Tote. Als die Maschine abhob, ging der Kapitän sofort in einen ziemlich steilen Flugwinkel über. Vermutlich war die Startbahn zu kurz, genau das weiß ich nicht. Und sie? Sie rutschte durch den ganzen Mittelgang an allen Sitzreihen vorbei. Wenn ich ganz hinten saß, sah ich nur die Hinterköpfe. Dann hörte ich eine Frau schreien, aber nur ganz kurz. Und die Leiche wurde schneller und schneller und glitt an mir vorbei, direkt ins Heck und stieß mit dem Schädel gegen die Hecktür. So ein dumpfes Geräusch. Unvergesslich. Ich wollte nicht hinsehen und ich starrte geradeaus. Aber spürte ich den unwiderstehlichen Zwang zum Hinschauen. Ich hatte Angst. Ich hatte eine solche Angst vor dem, was ich erblicken werde. Und ich konnte es doch nicht vermeiden. Sie lag da. Blutüberströmt. Und der Kopf war leicht angewinkelt. Also das Kinn hier die Brust berührte. Und die Augen waren geöffnet. Und die Augen sahen mich an. Trinken Sie einen Cognac? Ja, bitte. Augenblick. Ja, trinken Sie. Vielen Dank. So. Noch einen? Ja, bitte. Dankeschön. Alles gut. Wollen Sie die bitte auch noch ein? Nein. Dankeschön, geht schon. Es muss wirklich ein Schock für Sie gewesen sein. Während des ganzen Fluges fühlte ich Ihren Blick auf mich gerichtet. Der Kapitän hat bis zur Landung gegenüber den Fluggästen keine Erklärungen mehr abgegeben. Keine. Nur vor der Landung die üblichen Anweisungen, die ich sonst über Lautsprecher zu geben habe. Er tat es an meiner Stelle. Er hat mich auch nicht ins Cockpit gerufen. Er wollte mich wahrscheinlich schonen. Die Passagiere waren aufgeregt. Der sofort nach dem Start setzte eine Unruhe ein, wie in einem Bienenkorb, ein Gesumme und Gerede, von dem ich aber auf meinem Sitz überhaupt nichts verstand, natürlich. Als die Tote durch die Kabine bewegt wurde, verstummten alle Gespräche. Die Sprachlosigkeit hielt fast bis zur Landung. Die Leute waren vermutlich stark erschüttert. Nach der Landung bat der Kapitän darum, auf den Plätzen zu warten, bis die Tote abtransportiert worden sei. Ja, jeder verhielt sich dementsprechend. Von der Flughafenfeuerwehr erschienen zwei Mann mit einer Bahre und holten sie fort. Erst dann durften die Leute aussteigen und fingen auch gleich wieder an, laut miteinander zu reden. Und der Journalist? Ja, der Journalist entführten andere Fluggäste die Treppe hinunter. Er rief mehrmals lallend: Das ist die tollste Liebesgeschichte meiner Laufbahn. Oh ja. Danke. Er hatte natürlich alles verschlafen. Dankeschön. Und die alte Dame? Die alte Dame? Das ist mir völlig entgangen. Ich war wohl viel zu aufmerksam, was die Passagiere betraf. Außerdem saß ich noch immer angeschnallt auf meinem Platz. Ich weiß gar nicht, wie das eintreten konnte. Aber ich konnte mich nicht mehr losschnallen, als wenn ich vergessen hätte, wie man diese Sicherheitsschnalle öffnet. Ich war völlig und ich weinte vor Hilflosigkeit. Erst der Kapitän hat den Gurt gelöst und mir auf die Beine geholfen. Er stützte mich dann die Stufen hinunter. Die Passagiere waren schon fort, von einem Bus abgeholt worden. Nur die Crew stand an der leeren Maschine. Ja, wir gingen dann zu Fuß über das Rollfeld bis zu einem der Gebäude. Von den Fluggästen habe ich danach keinen mehr gesehen. Ja. Sagen Sie, wie beurteilen Sie heute nach einem halben Jahr den Fall? Sie ist einem Unwürdigen zum Opfer gefallen. Wahrscheinlich hat er es von Anfang an nicht so ernst genommen wie sie. Darum hat er sich auch zu der Tat zwingen lassen, nehme ich an. Wenn er sie so geliebt hätte, wie sie ihn, er würde sich eher haben in Stücke reißen lassen, als sowas zu tun. Vermutlich hat man ihm etwas versprochen, vielleicht die Freiheit, wer weiß was. Sie bringen ja Menschen immer wieder zu erbärmlichen und schmutzigen Handlungen, indem sie ihnen etwas versprechen. Ich kam mir selber als schmutzig und erbärmlich vor, als der Mörder an mir vorbeiging und ungehindert verschwand. Nein, nein, Sie haben sich vollkommen korrekt verhalten. Was hätten Sie denn schon tun können? Als ich ihm nachsah, da fielen mir meine Eltern ein und was die mir von der Hitlerzeit erzählt hatten. Ach. Wenn ich parierte, kam in den Knast. Und dann gab es da so einen Vers. Lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komme. Ich konnte mir nie vorstellen, wie das gewesen ist. Einmal habe ich meine Mutter gefragt, wie war das damals mit den Juden? Warum habt ihr nicht ein paar Juden wenigstens versteckt? Oder wenigstens einen? Es wären doch nicht so viele umgebracht worden, wenn jeder einen Juden versteckt hätte. Oder sonst etwas dagegen getan, dass man sie umbringt. Und sie hat mich nur groß angeschaut und gemeint, das verstehst du nicht, Kind. Und jetzt verstehe ich es. Dieses Gefühl der Ohnmacht, das war furchtbar. Ohnmacht und Angst. Ich dachte, falls ich jetzt nur eine Bewegung mache, dann schießt er mich über den Haufen. Hören Sie, niemand macht Ihnen auch nur den allergeringsten Vorwurf. Ich selber mache mir den Vorwurf. Ja, woher wollen Sie überhaupt wissen, dass der Täter der ursprüngliche Geliebte war? Besitzt nicht die Annahme größte Wahrscheinlichkeit, dass man einen Geheimpolizisten beauftragte, die Entführung auf eben diese Weise zu beenden? Sie hielten sich doch viel zu weit vom, sagen wir mal, so vom Tatort auf, um ein Wiedererkennen eindeutig festzustellen. Keiner der Fluggäste hat in dieser Hinsicht etwas Klärendes zu Protokoll geben können, da sich alles viel zu schnell abspielte. Vielleicht war er der Geliebte, den man, wie Sie glauben, zu der Aktion gedungen oder gar erpresst hat. Vielleicht war er es aber auch nicht, sondern Mitglied einer Spezialtruppe, die für solche Fälle aufgestellt und geschult worden ist. In jedem Land existieren Sondereinheiten für extreme Vorkommnisse. Außerdem gibt es eine weitere Hypothese, von der wir meinen, dass sie dem realen Beweggrund am nächsten kommt. Dass nämlich diese Liebesaffäre vorgetäuscht war, während es sich in Wirklichkeit um die Auseinandersetzung zweier gegnerischer Spionageringe gehandelt hat. Sozusagen ein Duell unter feindlichen Agenten. Ja, dieser Bereich ist uns jedoch verschlossen, eine Tabuzone, in der zu ermitteln uns die Kompetenz fehlt, sodass der Fall für uns weiterhin undurchsichtig bleiben muss. Es war Liebe, das schwöre ich Ihnen. Gut, das ist Ihre Vermutung. Freilich wie alle Vermutungen ohne jede Beweiskraft. Warum bezweifeln Sie die Wahrheit? Warum suchen Sie hinter dem Offenkundigen nach geheimnisvollen Motiven, wo doch alles auf der Hand liegt? Jeder in der Maschine hat es geglaubt. Den guten Glauben der Passagiere, um nicht zu sagen die Gutgläubigkeit, bezweifle ich gar nicht. Schon allein darum, dass man als entführter lieber in eine romantische Affäre unfreiwillig verstrickt ist, als bloß Austauschware in einem zwischenstaatlichen Handel zu sein. Nein, nein, nein, also glauben Sie mir, die Frau wollte einen gefangenen Top-Agenten befreien, nicht ihren Geliebten. Es war die einzige, echte, wahre und einmalige große Liebe. Nichts anderes. Sie irren sich ganz bestimmt. Und wenn ich es Ihnen beweise? Sie? Wie wollen Sie das beweisen? Ein Beteiligter ist tot, der andere unerreichbar. Ich selber habe die Handgranate an Bord gebracht. Sie hat sie mir gegeben. Sie hat mich darum gebeten, schon lange vorher. Eines Tages, und das ist schon Wochen her, hat sie mich angesprochen in der Abfertigungshalle, als ich vom Dienst kam. Sie hat mich dringlich und flehend um ein Gespräch gebeten und dann hat sie mir ihre ganze Geschichte erzählt. Erst habe ich mich geweigert. Und dann gezögert und zum Schluss habe ich zugestimmt, weil sie mich überzeugt hatte. Mhm. Dann stimmt also die Beobachtung des Navigators? Ja, sie war richtig. Und Sie haben den Journalisten betrunken gemacht oder sogar eine Schlaftablette in sein Getränk getan, um ihn auszuschalten? Damit er das Unternehmen nicht gefährde? Genau so war es. Und die alte Dame? War die auch eingeweiht? Keine Ahnung, von mir jedenfalls nicht. Ich sah sie zum ersten Mal in der Maschine. So, jetzt können Sie mich verhaften lassen. Nun, bewiesen haben Sie mir bisher noch gar nichts. Weder die große Liebe, noch Ihre Mittäterschaft. Auch meine Agentenhypothese haben Sie nicht widerlegt. Ihre Selbstbezichtigung halte ich, also bitte verzeihen Sie, halte ich für eine Spätfolge des Schocks. Ich schwöre Ihnen, ich schwöre Ihnen. Nein, lassen Sie das besser, es wäre ohnehin ein Meineid. Wir haben zwar die Hintergründe der Entführung noch nicht völlig aufgehellt, schließen aber die Love Story als durchsichtiges Täuschungsmanöver aus. Warum? Warum? Ich begreife nicht, dass Sie sich so gegen die Wahrheit wehren. Ich kann mir das nicht erklären. Was ist Wahrheit? Solange wir keine faktische Evidenz haben, sind wir auf die Wahrscheinlichkeit angewiesen. Da ist die Liebe. Ja, zwar nicht ganz auszuschließen, doch ohne überzeugende Indizien. Für die theoretische Rekonstruktion des Geschehens ohne Belang. Und wenn ich mich an die Öffentlichkeit wende, an die Presse, wenn ich die Wahrheit bekannt machen möchte, weil ich sie für wichtiger halte als Ihre Hypothesen, damit die Menschen erfahren, zu welcher Tat sich ein Mensch für einen anderen durchringen kann. Sie sind nach Ihrem Schock medizinisch betreut worden. Das verringert Ihre Glaubwürdigkeit ungemein. Jeder Arzt würde mittels eines unangreifbaren Gutachtens Ihren Irrtum zum Ausdruck einer anhaltenden Psychose erklären. Selbst wenn Ihre Beteiligung in der von Ihnen erläuterten Weise stimmte, würde man Ihnen vermutlich verringerte Schuldfähigkeit konzidieren. Wegen emotionaler Labilität, wie ich annehme. Sie wollen sie noch einmal umbringen. Mm-mm. Indem Sie Ihre Liebe als nie gewesen auslöschen. Mich wollen Sie zur Närrin erklären. Nicht ich, meine Beste. Nicht ich. Ich beuge mich nur dem Realitätsprinzip. Dem unterliegen wir alle. Das bestimmt, was Wahrheit ist. Wann werde ich entlassen? Überhaupt nicht. Es ist sicherer, Sie hier unter Aufsicht zu wissen, als unkontrolliert durch sogenannte Leben geisternd. Jetzt hören Sie mal zu, mein Geständnis muss Sie doch zu irgendwelchen Handlungen veranlassen. Moment, es gibt kein Geständnis. Außerdem bestanden sowieso Vermutungen in ihre Richtung. Im Handgepäck der Toten fand sich nichts, was als Abschirmung einer Handgranate hätte dienen können. Ergo musste sie jemand unkontrollierter an Bord gebracht haben. Diesen jemanden herauszufinden, war kinderleicht. Nur eine Frau konnte auf die Geschichte einer anderen Frau hereinfallen. So. Sie können jetzt wieder an Ihre Arbeit gehen. Aber waschen Sie sich vorher das Gesicht und machen Sie sich wieder hübsch. Unsere Kundschaft zahlt schließlich auch für das angenehme Äußere unseres Personals. Gehen Sie. Guten Morgen. Unter vier Augen. Hörspiel von Günter Kunert mit Corinna Kirchhoff und Detlef Jakobsen. Und Heike Adler, Werner Dietrich, Thomas Holländer. Ton Dietmar Fuchs, Schnitt Elke Kellermann, Regieassistenz Christiane Ohaus, Regie Jörg Jannings.